Hier kommt der Rapper mit dem Agro-Profil. Der knockt dir einen, brauchst du Leben lang Ibuprofen. Du wirst merken, auch mit der Überdosis, die Schmerzen werden nicht vergehen. Ey Alter, muckst du auf, guckst du drauf mich an. Ich muck's dich ab, ey Alter, guck's nicht ab. Hau einfach ab, ich will hier singen. Die Leute auf die richtige Stimmung bringen. Na dann auf gutes Gelingen. Am Tag geschuftet, in der Nacht vollbracht das Werk. Nerv einen hart schuftenden Mann wie mich nicht ab. Muss ich so viele Nutten ertragen, fragt man mich auch noch, was ich hab. Das, was mich down machen soll, ist einfach nur lächerlich. Ich bekichere mich, ey, voll. Ey, du Superwesen, was soll's denn mit dir geben? Über so eine Großkotzigkeit kann man sich einfach nur übergeben. Du wirst hier nicht lange überleben, du solltest einfach gut überlegen. Dankend annehmen will dir jemand wie ich den Schwanz geben. Ey, du Superwesen, was soll's denn mit dir geben? Über so eine Großkotzigkeit kann man sich einfach nur übergeben. Du wirst hier nicht lange überleben, du solltest einfach gut überlegen. Dankend annehmen will dir jemand wie ich den Schwanz geben. Du hast Stolz, trotz deshalb du mich ankotzt. Wenn du so übermütig mich anblotzt, mach das nicht zu oft, weil ich dich dann anrotz. Es ist mir egal, mit wem du so rumfotzt. Du Nutte, bewahr mit deiner Kleidung die Sitte. Du trägst dein Rock so kurz, sieht man schon deine Schamlippe. Du Nutte, bewahr mit deiner Kleidung die Sitte. Du trägst dein Rock so kurz, sieht man schon deine Schamlippe. Theorien über mich, über dich, über uns alle, sie haben uns am Arsch gekriegt. Theorien über mich, über dich, über uns alle, sie haben uns am Arsch gekriegt. Was will ich, was nicht, was ist, was du siehst, was ist gemeint, was spricht zu mir, was meint es zu dir, darüber philosophieren wir. Jetzt und im Hier Zeugnis ablegen, paar Worte von sich geben, ey komm, nichts ist daneben, man kann's auch lockere darlegen. Kein Wort von mir ist ein Darlehen, das verzinst werden kann, ist nur ein Anliegen an der Bank. So spar ich mir die Worte nicht, weil nichts im Überfluss aus mich titscht. Ich nix auf dich, ich hab keinen Titsch. Ein Mensch ohne jeglichen Stich am Kopf. Sogar sind meine Worte der Top. Theorien über mich, über dich, über uns alle, sie haben uns am Arsch gekriegt. Theorien über mich, über dich, über uns alle, sie haben uns am Arsch gekriegt. Theorien über mich, über dich, über uns alle, sie haben uns am Arsch gekriegt. Theorien über mich, über dich, über uns alle, sie haben uns am Arsch gekriegt. Was will ich, was nicht, was ist, was du siehst, was ist gemeint, was spricht zu mir, was meint es zu dir, darüber philosophieren wir. Jetzt und im Hier Zeugnis ablegen, paar Worte von sich geben, ey komm, nichts ist daneben, man kann's auch lockere darlegen. Kein Wort von mir ist ein Darlehen, das verzinst werden kann, ist nur ein Anliegen an der Bank. So spar ich mir die Worte nicht, weil nichts im Überfluss aus mir titscht. Ich nix auf dich, ich hab keinen Titsch. Ein Mensch ohne jeglichen Stich am Kopf. Sogar sind meine Worte der Top.